65%, das war die Wahlbeteiligung in der Bundesrepublik, als vor 30 Jahren die Abgeordneten des Europäischen Parlaments gewählt wurden. 43,3%, das war die Wahlbeteiligung gestern bei uns. 1979 also wählten noch 2/3 der Wahlberechtigten, gestern noch nicht einmal jeder Zweite. Belgien und Luxemburg, Griechenland und Zypern haben eine Wahlpflicht. Das brachte in Belgien 85% der Wähler an die Urnen, in Griechenland aber auch nur knapp 50%. Nach so viel Zahlen begrüße ich nun am Telefon den Bochumer Politikwissenschaftler Uwe Andersen. Guten Tag, Herr Andersen. Grüße Sie, Herr Bukaczy. Herr Andersen, wenn wir uns ansehen, wie unterschiedlich Belgien und Griechenland abgestimmt haben, trotz Wahlpflicht und drohender Geldbußen, wenn man nicht wählen geht, wie hoch muss denn dann eine Strafe sein, damit wirklich möglichst viele wählen gehen? Der entscheidende Punkt ist dabei, glaube ich, wie stark das tatsächlich durchgesetzt wird. Das heißt, man kann das ja in ein Gesetz schreiben, ohne es dann wirklich massiv auch durchzusetzen. Das ist der eine Punkt. Und der andere ist eine Mentalität, die sich herausbildet, ob es sich sozusagen unabhängig von der Wahlpflicht, der rechtlichen Wahlpflicht, dann auch gehört, zur Wahl zu gehen. Und das ist Italien wie ein anderer Fall sicherlich von Land zu Land deutlich verschieden. Das heißt also, kann ich jetzt davon ausgehen, dass in Belgien die Bußen dann entweder größer sind oder härter eingetrieben werden als in Griechenland? Davon können Sie einmal ausgehen. In Griechenland hat man beispielsweise die Regelung, dass Sie ein Wahlbuch führen müssen und wenn Sie einen Reisepass haben wollen, dann dieses Wahlbuch vorlegen müssen. Aber das scheint auch nicht so ganz. In Südeuropa hat man ja mit solchen Regelungen doch etwas mehr Spielraum als in Mittel- und Nordeuropa. Das scheint also nicht so rigoros durchgesetzt zu werden. In Belgien werden Sie nur gezwungen, ins Wahllokal zu kommen. Sie können dann weißen Zettel abgeben, aber Erscheinungspflicht sozusagen. Und Sie können dann mit Geldbußen bestraft werden. Aber auch das wird nicht rigoros durchgesetzt. Das hängt auch etwa dann von der Staatsanwaltschaft und dem Richter ab, ob das denn wirklich massiv verfolgt wird. Wäre denn eine Wahlpflicht, über die Einzelheiten müssten wir dann ja jetzt vielleicht noch ein bisschen reden, was dann auch Richter und Staatsanwälte angeht, wäre eine Wahlpflicht wirklich auch eine Lösung für unsere deutschen Probleme mit ihrer Wahlmöglichkeit, zumindest bei Europawahlen, aber ja auch bei vielen Kommunalwahlen? Ich bin da sehr skeptisch. Zum einen ist für mich mit Freiheit der Wahl auch die Freiheit verbunden, nicht wählen zu gehen. Wir haben bei den Nichtwählern, die sich ja über die Zeit bei uns deutlich vermehrt haben, einen sehr unterschiedliche Gruppen. Da sind diejenigen, die sozusagen wirklich aus beispielsweise religiösen Gründen nicht zur Wahl gehen. Es gibt solche Sekten, die ihre Mitglieder dazu anhalten. Sehr kleine Gruppe. Dann gibt es diejenigen, die einfach mit Politik überhaupt nichts am Hut haben und die sozusagen von konkurrierenden Freizeitinteressen abgezogen werden. Dann haben wir die Gruppe, die eigentlich nur zur Wahl geht, wenn sie subjektiv das Gefühl hat, es geht um viel. Und dann haben Sie die Gruppe, und die ist sehr stark im Wachsen, dass Sie eigentlich eine Parteipräferenz haben, sich über Ihre eigene Partei aber ärgern und Sie diesmal nicht wählen wollen, ohne dass Sie sich gleich entscheiden, eine andere Partei zu wählen. Also Sie haben in der Gruppe der Nichtwähler sehr unterschiedliche Motive. Und die Frage, ob die Wähler, die dann im Wahllokal erscheinen würden, eigentlich die eigene Partei nicht wählen wollen, aber auch keine andere, ob die dann wirklich eine Partei wählen würden oder nicht einfach den Wahlzettel ungültig machen oder formell Enthaltung draufschreiben. Damit würde er als ungültig gezählt. Das wäre eine offene Frage für mich. Rechtlich, das ist ein wichtiger Punkt, haben wir bei uns sehr wenig Wahlrahmenbedingungen, die ja immer auch Machtfragen sind. Wahlrecht ist auch immer ein Einflussfaktor auf die Wahl. Wir haben sehr wenig im Grundgesetz verankert, aber einige Wahlgrundsätze, darunter eben geheime Wahl, allgemeine Wahl, freie Wahl, unmittelbare Wahl. Und diese freie Wahl bedeutet, nach herrschender Rechtsauslegung eindeutig, dass es auch dem Bürger freisteht, nicht zur Wahl zu gehen. Wir könnten natürlich auch das Grundgesetz ändern, bräuchten dafür aber, wie bekannt, 2/3 Mehrheit in Bundestag und Bundesrat. Ich spreche mit dem Bochumer Politikwissenschaftler Uwe Andersen, Professor Emeritus an der Ruhr-Universität. Einer der Politiker, Herr Andersen, der jetzt eine solche Grundgesetzänderung gefordert hat, ist der CSU-Bundestagsabgeordnete Stefan Meyer, der eine Wahlpflicht fordert, der aber dann auch gleich sagt, wir bräuchten dann eine Rubrik für Stimmenthaltungen. Das heißt, ich bin dann nicht gezwungen, eine bestimmte Partei zu wählen, sondern ich kann jetzt nochmal ganz explizit sozusagen zu Protokoll geben, ich will keine davon wählen. Was bisher eben quasi mit den Füßen oder mit den nicht in Betrieb gesetzten Füßen gemacht wurde. Ja, das wäre eine technische Frage, aber ich meine, keiner kann sie bisher hindern, zur Wahl zu gehen, aber dann beispielsweise einen ungültigen Wahlzettel abzugeben oder auf den Enthaltung zu schreiben, dann wird das ungültig gezählt. Wir haben bisher immer so etwa 2-3% ungültige Stimmen bei jeder Wahl. Würde denn eine Wahlpflicht nach dem, was wir jetzt so wissen, von der Stimmabgabe in den Ländern, in denen es eine Wahlpflicht und die jetzt vielleicht mit anderen Mitgliedsländern der Europäischen Union vergleichen, würde eine Wahlpflicht nach Ihrer Erkenntnis als Parteienforscher dann auch letztlich die Stimmverteilung auf die einzelnen politischen Blöcke und Parteien gravierend verändern? Also das wäre zumindest dann zu erwarten, wenn sich diese Wahlpflicht eben durchsetzt und dann doch die meisten zur Wahl gehen. Ich würde dann schon erwarten, dass nicht alle, die jetzt einfach zu Hause bleiben, sich dann auch für die Enthaltung entscheiden. Die würden dann vermutlich doch ein beachtlicher Prozentsatz, würde dann irgendeine Partei wählen. Ob er damit sich auch vorher auseinandergesetzt hat, ob er sozusagen die konkurrierenden Personen und Programme sich angeguckt hat, ist eine ganz andere Frage. Das prüfen wir heute ja allerdings auch nicht, wenn jemand seine Stimme abgibt. Was aber zu erwarten wäre, ist durchaus eine Veränderung. Das heißt, aus meiner Sicht, wenn man das jetzt interessenpolitisch betrachtet, dann müsste die SPD ein starkes Interesse daran haben, eine Wahlpflicht einzuführen, weil erfahrungsgemäß ihre Stammwähler besonders anfällig sind für Stimmenthaltung. Besser gebildete sozusagen politisch besonders Interessierte gehen in der Regel zur Wahl. Das heißt also, beispielsweise auch bei dieser Wahl hat davon, glaube ich, die Grüne Partei deutlich profitiert. Relativ hoher Stammwähleranteil und relativ hoher Bildungsgrad bei ihren Wählern führt dazu, dass dann auch eine höhere Wahlbeteiligung da ist. Ob man das also sozusagen unter diesem Interessengesichtspunkt auch will, ich wäre sehr skeptisch, dass wir in Deutschland dafür auch politische Mehrheiten hätten, die Verfassung in der Frage zu ändern. Es ist aber auch eine grundsätzliche Frage des eigenen Demokratieverständnisses, ob man sozusagen jemanden zwingen will, sich politisch zu entscheiden, oder ob dazu auch gehört, zu einer demokratischen freien Wahl, dass der Betreffende die Option hat, nicht zur Wahl zu gehen. Was würden Sie denn den Parteien raten, dass sie bei der nächsten Europawahl die Zahl vielleicht mal wieder von den 43% zumindest in Richtung der 65%, wie sie 1979 waren, treiben könnten? Also ich denke, das eine ist, dass dem Bürger bewusster werden muss. Das ist einerseits eine Bringschuld der Parteien, aber es ist auch eine Hohlschuld des Bürgers, wie wichtig eigentlich das Europäische Parlament inzwischen geworden ist, dass es keineswegs mehr eine machtlose Schwarzbude, sondern Entscheidungen, die da getroffen werden, sind wichtig. Allerdings die Rahmenbedingungen im Europäischen Parlament, dass beispielsweise wir keine aus dem Parlament und den dort gegebenen Mehrheitsverhältnissen hervorgehende europäische Regierung haben. Die Kommissare werden sozusagen von den Ländern entsandt. Das ist sicherlich ein Faktor, der es für den Bürger schwerer überschaubar, schwerer verständlich macht. Und von daher würde ich schon vermuten, dass wir auch weiterhin Schwierigkeiten haben, bei diesen Rahmenbedingungen den Bürger für Europa zu begeistern. Aber diese zurückgehende Wahlneigung, die haben wir ja nicht nur, da ist sie besonders ausgeprägt, beim Europäischen Parlament, sondern selbst bei der Bundestagswahl, traditionell und klassisch höchste Wahlbeteiligung in Deutschland, ist die Wahlbeteiligung über die Zeit zurückgegangen. Und aus meiner Sicht ist ein sehr wichtiger Faktor dabei, dass diejenigen, die Wahl, wenn es auch keine gesetzliche Wahlpflicht gibt, doch als moralische Bürgerpflicht ansehen, dass dieser Anteil sinkt, und zwar vor allen Dingen bei den Jüngeren. Bei den Älteren ist das nach wie vor sehr stark, was übrigens jetzt konkret wiederum der Union zugutekommt, weil die ihren stärksten Rückhalt bei den älteren Jahrgängen hat. Und bei denen ist dieses Gefühl, Wahlrecht ist Wahl, moralische Wahlpflicht, stärker ausgeprägt als bei den Jüngeren. Was können wir tun, um das bei den Jüngeren auch ausgeprägter zu machen? Wir können darum werben. Wir können immer versuchen, deutlich zu machen, wie wichtig der Wahlgang ist. Auch, dass derjenige, der sich dieses Wahlrechtes, und das ist ja nun wirklich eine demokratische Errungenschaft, wer darauf freiwillig verzichtet, eigentlich die Mehrheitsverhältnisse, die sich bei den anderen ergeben, automatisch akzeptieren muss und sie damit sozusagen bestätigt. Und ein negativer Punkt bei niedriger Wahlbeteiligung ist sicherlich, dass traditionell extremistische Parteien bei ihrer Klientel auf stärkere Wahlbeteiligung rechnen können. Das heißt, je niedriger die Wahlbeteiligung, desto größer auch die Chancen für extremistische Parteien, auch wenn sich das bei dieser Europawahl aus meiner Sicht glücklicherweise bei den rechtsextremistischen Parteien nun nicht bemerkbar gemacht hat. Danke an den Politikwissenschaftler Uwe Andersen. Und zur Wahlpflicht interessiert uns auch Ihre Meinung gegen 10 vor 4 in unserer Sendung Debatte. Sollte Deutschland die Wahlpflicht einführen? Sie können uns auch jetzt schon anrufen 00800 2254 2254 00800 2254 2254.